Das sind die aktuellen Themen. Öffentlichkeitsbeteiligung am Verkehrswegeplan, Feuerwerk kehrt zurück und HSG vor nächstem Heimspiel. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Der Fall des versuchten Mordes an einem Nienburger Geschäftsmann soll aller Voraussicht nach morgen geschlossen werden. Die Staatsanwaltschaft hat den 33 Jahre alten Angeklagten aus Garbsen wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Gründe für eine Strafmilderung wegen verminderter Schuldfähigkeit liegen nach den abschließenden Ausführungen des Sachverständigen nicht vor. Er hat den Angeklagten als voll schuldfähig eingestuft. Morgen beginnt der traditionelle Nienburger Frühjahrsmarkt. Am Samstagabend wird wieder ein Feuerwerk das sprichwörtliche Highlight der Veranstaltung sein. Ein solches gab es zuletzt 2013. Stattfinden wird das Feuerwerk am Weserwallufer. Organisator Marc Fortmann von der Stadtverwaltung hofft auf gute Resonanz. Das haben wir die letzten zwei Jahre nicht gehabt und wir hoffen natürlich, dass es in diesem Jahr auch gut angenommen wird, dass das Wetter natürlich dementsprechend hält und wir an einem zentralen Platz dann natürlich halt auch ein Feuerwerk, was natürlich auch traditionell zu einem Markt halt auch gehört, dass wir so im Prinzip das Frühjahr dann halt auch hoffentlich einläuten können. Der heimische Bundestagsabgeordnete Mike Beermann erklärt, wie es mit dem Bundesverkehrswegeplan weitergeht. Nachdem in der letzten Woche der Bundesverkehrswegeplan vorgestellt wurde, hat am Montag dieser Woche die sechswöchige Öffentlichkeitsbeteiligung angefangen. Teilnehmen kann jedermann in Deutschland über die Homepage des Bundesverkehrsministeriums. Nach Abschluss des Verfahrens zur Öffentlichkeitsbeteiligung am 2. Mai 2016 erfolgt eine Prüfung der Stellungnahme durch das Bundesverkehrsministerium. Ein überarbeiteter Entwurf geht dann in die Ressortabstimmung und schließlich ins Kabinett. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die HSG Nienburg empfängt am Samstagabend die HF Helmstedt-Büdenstedt. Die Gäste aus Ostniedersachsen sind aktuell Tabellensiebter und haben 6 Zähler Rückstand auf die HSG. Das Hinspiel im November endete 27-27 unentschieden. Folglich kein Selbstläufer für Trainer Dick Pauling und sein Team. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gefährlicher Gegner, weil die über die Saison hin immer wieder gute Ergebnisse erzielt haben und ihre spielerische Linie deutlich verbessert haben im Gegensatz zum letzten Jahr. Die sind sehr schwer zu spielen und sehr körperlich auch noch robust. Es wird ein richtig hartes Spiel. Beginn der Begegnung ist Samstag um 18 Uhr in der Nienburger Mehrbachhalle. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.